Radio Bremen 2, kulturell. Verehrte Hörer, in immer mehr Städten der Bundesrepublik soll der Müll bereits in der Küche sortiert, sollen Glas und Papier, oft auch Plastik und organische Stoffe, getrennt zu den aufgestellten Containern gebracht werden. Für Problemabfälle, Chemikalien, Batterien, alte Medikamente etc. sind besondere Annahmestellen eingerichtet worden. Die Politiker aller Parteien hoffen, dass die Hausfrauen diese Mehrarbeit für eine saubere Umwelt gern auf sich nehmen werden. Allerdings sind es noch nicht einmal 10% des gesamten Müllbergs, die aus den privaten Haushalten kommen. Wie weit nun trägt das Sortieren in der Küche wirklich zu einem sinnvollen Recycling bei, zum Sparen von Rohstoffen und Energie, zur Verringerung der Müllmengen? Oder werden gutwillige Bürger nur als billige Arbeitskräfte ausgenutzt? Will man zugleich auch davon ablenken, dass zu wenig dort getan wird, wo die Hauptmenge der Abfälle entsteht, oder dass bei der Herstellung giftiger Stoffe kaum oder sehr wenig über spätere Auswirkungen nachgedacht wird? Die in Bremen lebende Autorin Gabriele Hoffmann hat eingehend recherchiert bei Behörden, in Betrieben und Recyclinganlagen, ob und wie sehr sich die Mühe der Bürger lohnt. Hören Sie nun ihren Bericht, der Müllberg und die Bürger, über Sinn und Unsinn des häuslichen Müllsortierens. Die Hausfrauen im Bremer Stadtteil Schwachhausen fanden Ende März 1985 10 dünne Plastikbeutel in ihren Briefkästen und eine gedruckte Aufforderung von Bausenator Bernd Mayer, nun für einen Modellversuch die Plastikabfälle aus ihrem Hausmüll auszusortieren und in den Beuteln einmal die Woche an die Straße zu stellen. In der Morgenzeitung stand: Diese Mehrarbeit, so hofft der Senator, werden Bremens Hausfrauen in Hinblick auf eine saubere Umwelt gern auf sich nehmen. An immer mehr Orten in der Bundesrepublik sollen Bürger den Müll in der Küche sortieren. Und in den Zeitungen erscheinen immer mehr Meldungen wie diese: Müllmodellversuch im Bezirk Hamburg-Bergedorf. Joghurtbecher raus aus den Abfalleimern. Oder wie diese: Im Wohlstandsmüll stecken noch immer ungenutzte Millionenwerte. Oder: Die hessische Landesregierung will eine nach Glas, Papier, Metall, Batterien und organischen Stoffen getrennte Müllsammlung gesetzlich verankern. Mancherorts wird sogar darüber diskutiert, die Mülltonnen ganz abzuschaffen. Die Bürger sollen 4, 5 oder mehr Sorten Müll in farbige Säcke sortieren und die Säcke zu Containern an den Straßenecken tragen. Politiker und Müllexperten sprechen von einer bevorstehenden Revolution der Abfallwirtschaft, mit der sie 3 große, miteinander zusammenhängende und für uns alle bedrohliche Probleme lösen wollen. Sie wollen aus dem Müll Gifte und Stoffe, die beim Verbrennen zu Giften werden, aussortieren lassen. Sie wollen den Müllberg verringern und sie wollen Rohstoffe und Energie sparen lassen. Doch weniger als 10% des gesamten Müllbergs kommen aus privaten Haushalten. Wie weit trägt das häusliche Müllsortieren wirklich zu einem sinnvollen Recycling bei? Oder ist die Aufforderung dazu nur ein Ausnutzen von Bürgern, die die Umwelt schützen wollen, als billige Arbeitskräfte? Und ein Ablenken davon, dass man dort zu wenig tut, wo die wirklichen Abfallmengen anfallen. Was geschieht eigentlich mit den Altstoffen, die wir seit Jahren schon aus dem Hausmüll aussortieren und an den Straßenrand stellen, mit den Altkleidern, dem Altpapier, dem Sperrmüll? Was mit dem Hausmüll? Lohnt sich die Mühe der Bürger? Altkleider sammelt zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz seit etwa 20 Jahren. Die Altkleider gehen zum Teil an die Altkleiderausgaben der Organisation, wo Sozialhilfeempfänger mit einer Bescheinigung vom Sozialamt unentgeltlich Kleider bekommen. Zum weitaus größeren Teil verkauft das Rote Kreuz sie an die Firma, die auch die Straßensammlungen organisiert. Die Kleiderausgabe ist im Hochparterre. Täglich, außer Mittwoch von 9:30 bis 11:30. Donnerstags nur für alleinstehende Männer, steht an der Tür. Heute ist Donnerstag. Die Kleiderkammer ist ein hoher, schmaler Raum, vollgestellt mit Kleiderständern und Regalen. Es riecht nach getragenem Zeug. Am Ausgabetisch gleich an der Tür stehen eine alte Frau und ein junger Mann. Hertha Rochner hat weiße Haare und ein freundliches Gesicht. Sie ist 74 Jahre alt, Witwe, hat 6 Kinder, 4 Enkel. Seit 30 Jahren ist sie ehrenamtlich beim DRK. Früher war sie Sanitäterin am Bahnhof und beim 6-Tage-Rennen. Seit 5 Jahren gibt sie 2-mal wöchentlich Kleider aus. Michael von der Fachoberschule für Sozialpädagogik hilft ihr dabei im Rahmen seines Praktikums. 15 Frauen arbeiten ehrenamtlich in dieser Kleiderkammer, sortieren die Textilien und lösen sich bei der Ausgabe ab. Es klopft. Ein Mann in einer dünnen Windjacke und zu kurzen Hosen kommt herein. Er hustet. Haben Sie eine Bescheinigung? Fragt Frau Rochner. Nein, aber er war schon auf dem Sozialamt. Er ist gestern erst aus Süddeutschland gekommen. Frau Rochner will das gar nicht so genau wissen. Kleinrentner kommen her, Asylanten, Umsiedler. entlassene Strafgefangene, Obdachlose, Arbeitslose, Leute, die ihre Lebensgeschichte nicht schon wieder ausbreiten mögen auf ihren Wegen von Amt zu Amt. Was wollen Sie haben, fragt sie. Schuhe, Hose, Jacke? Eine warme, dicke Jacke möchte er haben. Am liebsten einen Parker und Handschuhe und warme Schuhe. Und einen dicken Pullover. Gestern hat mir einer gesagt, es hat 15 Grad. So kalt ist es nun auch wieder nicht, sagt Frau Rochner. Aber Hemden brauchen sie und Unterwäsche. Es ist nicht alles da. Warme Handschuhe gibt es nicht und Jacken und Pullover sind dünn. Der Mann fragt nach Arbeitszeug und Michael sieht die getragenen Jeans durch, ob eine dabei ist, die ihm passen könnte. Mit Unterwäsche sieht es im Moment auch schlecht aus, sagt Frau Rochner. Da kommen Sie nächste Woche mal wieder. Der Mann nickt. Er ist ihr für alles dankbar. Und wie ist es mit Bettwäsche, fragt Frau Rochner. Jetzt noch nicht, sagt er. Aber wenn ich erst eine Wohnung habe, wenn ich dann noch mal kommen dürfte. Es klingt wie ein Versprechen, das er der alten Frau gibt. Michael schreibt auf eine Karteikarte, was der Mann bekommen hat. Ein Hemd, eine Hose, eine Jacke. Einmal im Vierteljahr darf jeder Sozialhilfeempfänger kommen und sich von allem ein Stück holen. Als der Mann zur Tür hinaus ist, sagt Frau Rochner, ohne uns Ehrenamtliche liefe das hier nicht. Das könnte ja keiner bezahlen. Da geht es in der Altkleidersortierhalle der Firma Efiba ganz anders zu. Hier pressen Maschinen sortierte Altkleider zu 100, 300 und 400 Kiloballen zusammen und umschlingen sie mit Stahlbändern. Hemden zum Beispiel nach Nylon oder Baumwolle sortiert, nach kurzem Arm, langem Arm, bunt oder weiß. Das Rote Kreuz bekommt Geld für jedes Kilo Textilien, nach Unkostenabzug und je nach Qualität der Ware. Mehrere Millionen Mark kommen da jährlich zusammen. Die Firma sammelt in der gesamten Bundesrepublik bis auf Bayern für das Rote Kreuz. In Eisenbahnwaggons kommen die Altkleider in das Dorf Bramstedt südlich von Bremen. In der Sortierhalle arbeiten fast nur Frauen. Männern ist der Lohn zu niedrig. Die Arbeit ist nicht angenehm. Manchmal greifen die Frauen in Nadeln, manchmal ist Hausmüll zwischen den Kleidern. Trotz der starken Ventilatoren riecht es streng in der großen Halle. Etwa ein Viertel der Textilien ist noch gute, tragfähige Bekleidung. Das Beste davon kommt in die drei Katastrophenlager, die die Firma für das Rote Kreuz unterhält. Dort liegen immer 300 Tonnen Bekleidung in handlichen Ballen bereit. Kleider für 60.000 Leute. Die meisten aussortierten Kleider aber verkauft die Firma in Entwicklungsländer. Die guten nach Afrika und in den Orient, die schlechteren nach Indien, Pakistan, Bangladesch. Auf dem deutschen Markt taucht nichts auf. Jede Woche rufen mehrere Secondhand-Shops hier an, aber sie bekommen nichts. Müssen sich bei anderen Altkleidersammlern eindecken. Nur für Theater gibt es eine Nostalgiekiste. Über ein Zehntel der Textilien ist so verschmutzt, dass es in Müllkisten kommt. Knapp ein Zehntel geht als Pappenlumpen in die Papierindustrie. Ein Drittel in die Putzlappenindustrie und fast ein Drittel in die Zerreißindustrie. Die 170.000 Einwohner von Prato in Italien leben davon, diese Textilien in Wolle für neue Mäntel, Jacken und Pullover zu verwandeln. In Deutschland wären die Löhne dafür zu hoch. Altstoffe, sagt Herr Fietz, dem die Firma gehört, waren schon immer die billigsten Rohstoffe. Beim Stichwort gute Werke winkt er ab. Er will nur Sachen, die man auch so wegwerfen würde, durch rationelle Organisationsmethoden wiederverwerten. Das Problem? Die Erfassung und der Verkauf. Die Erfassung, der Transport und das Sortieren ist teuer. So ist es nicht möglich, dass jemand Geld bekommt, der einen Sack Altkleider bringt. Doch die Müllabfuhr spart zwischen 3 und 5 Pfennig pro Kilo Altkleider, die nicht in die Mülltonne geworfen werden. Wenn der Altstoffhandel nicht wäre, gäbe es einen Riesenstau der abfließenden Güter aus den Haushalten, sagt Herr Fietz. Wer sich mit den Mengen befasst, die täglich aus den Haushalten kommen, dem sträuben sich die Haare bei den Problemen. Die Firma könnte für das Rote Kreuz und andere Wohlfahrtsorganisationen 10-mal mehr sammeln. Doch es gibt zu wenig Käufer für Altstoffe. Der Altstoffhandel freut sich, wenn Schlagworte wie Recycling und Umweltschutz die Bürger mobilisieren. Doch alles steht und fällt mit der Nachfrage. Alte Zeitungen zum Beispiel nahm die Firma vor 4 Jahren bei den Sammlungen nur mit, um die Rohstoffquelle Haushalt auf lange Sicht nicht zu verlieren. Die Preise für Altpapier waren so niedrig, dass sie die Transportkosten kaum deckten. Heute sieht das ganz anders aus. 3 Millionen Tonnen Altpapier kommen jährlich aus Druckereien, Kaufhäusern, Büros. Anfang der 80er Jahre mussten sie noch für das Abholen bezahlen. So niedrig war der Altpapierpreis. Dabei hätten die Papierfabriken gerne noch mehr Altpapier gehabt, um Energiekosten sparen zu können. Ungefähr die Hälfte ihres Rohstoffes ist Altpapier. Nur in den Haushalten war noch etwas zu holen. Über 1 Million Tonnen. Doch um Zeitungen wiederverwenden zu können, müssen die Fabrikanten Maschinen kaufen, die Druckerschwärze herauswaschen können, ohne die Umwelt zu vergiften. Das ist aufwendig und teuer. Mehr Altpapier bringt mehr Abwasserprobleme. Diese und andere Investitionen lohnen nur, wenn die Haushalte sichere Rohstofflieferanten werden. Einen ersten Versuch, die Rohstoffquelle Haushalt zuverlässig sprudeln zu lassen, startete die Bundesregierung im Sommer 1980 per Gesetz. Das Verwerten der Abfälle sollte damals schon möglichst dem Vernichten vorgezogen werden. Doch das Gesetz scheiterte. Die CDU/CSU hörte auf die Lobby der Altpapierhändler. Die fürchteten, die Papierfabrikanten könnten sich mit Städten und Gemeinden kurzschließen, Sammelcontainer aufstellen und den Handel ruinieren. 400 mittelständische Firmen bangten um ihre Existenz und riefen nach der Verfassung. Gegenargument der Papierhersteller: Die Haushalte sind für den Handel nur ein Ventil, um uns mit Altpapier knapp zu halten und die Preise zu stützen. Inzwischen ist die gesamte Diskussion von einem Papierboom überrollt worden. Die Auslandsnachfrage stieg in nie erwartete Höhen. Damit stieg auch der Verbrauch von Altpapier in der Bundesrepublik. 1984 auf die Rekordhöhe von fast 4 Millionen Tonnen. Aus den Haushalten kommen nun fast 20% des Altpapiers. Doch was morgen passieren wird, weiß niemand. Und niemand kann vorhersagen, wie die Preise sich entwickeln, wenn in ein paar Jahren der kranke Wald in die Papierfabriken kommt. Bürger, die sich umweltgerecht verhalten wollen, können nicht nur dem Tauziehen auf dem Altstoffmarkt ausgesetzt sein, sondern auch den pädagogischen Absichten von Beamten. Das Bundesinnenministerium begann 1977, Verbraucher und Behörden aufzurufen, Tausende von Bäumen zu retten und Umweltschutzpapier zu kaufen. Die Nachfrage nach diesem Papier stieg damals so stark, dass eine Firma einfach graue Farbe in den Papierteig kippte. Eine heftige Baumdiskussion setzte ein, in der Papierhersteller und Naturschützer in seltener Einmütigkeit das Baumargument falsch nannten. Die Papierhersteller erklärten, dass Umweltschutzpapier Augenwischerei sei. Altpapier kann nur wenige Male wiederverwendet werden, weil die Fasern schnell so klein werden, dass das Papier ohne einen Zusatz von frischen Fasern nicht mehr zusammenhält. Die Naturschützer erklärten, dass ohne Nachfrage nach frischen Fasern Durchforstungsholz und Schwachholz in deutschen Wäldern stehen blieben. Das aber schade dem Wald gerade, so Horst Stern. Denn die pflegliche Nutzung des Wirtschaftswaldes ist die Voraussetzung seiner Existenz und damit auch seiner Wohlfahrtswirkungen. Das Ministerium rückte schließlich von seinem Aufruf ab. Man habe den Verbrauchern doch nur an einem einfachen Beispiel zeigen wollen, dass es der Umwelt nützt, die Ansprüche herabzuschrauben. Nur an unseren Kehrseiten mochte das Ministerium sich pädagogisch nicht vergreifen. Da, wo der Altpapieranteil früher die Hälfte betrug, nämlich beim Klopapier, beträgt er heute nur noch ein Drittel. Wir wischen lieber weiß und weich statt rau und grau. Ganz ohne Pädagogik geht das Recycling von Autos und Metallsperrmüll vor sich. Also zum Beispiel alten Herden und Kühlschränken. Der Betriebsleiter der Schredderanlage verpasst Besuchern erst einmal einen gelben Schutzhelm, ehe er sie über das Gelände mit seinen riesigen Auto- und Schrottbergen führt. Er geht mit ihnen die Rampe hoch, über die die Sperrmüllfahrzeuge ihre Ladung abkippen. Es ist Nachmittag. Die Sperrmüllausbeute des Tages ist bereits fein geschrotet und in Stücken. Jetzt steckt im Vorschredder, er sieht von außen aus wie ein großer Trichter, die hintere Hälfte eines roten Autos, wippt ein wenig, die vordere ist schon verschwunden. Da drinnen wird das Auto von drei Greifern zerrissen. Die hinteren Kotflügel verschwinden. Der hohe Kran neben der Autohalde packt einen VW, drückt die riesigen Zinken in die Autofenster, die Scheiben bersten. Der Kran setzt den VW in den Trichter. Unten fahren die zerrissenen Teile des roten Autos auf einem Förderband davon. In ihrer ursprünglichen Form gerade noch erkennbar. Reifenteile, ein Stück Tür, der Motor. Das Vorgerissene fährt auf dem Band in den eigentlichen Schredder. Am Band stehen Arbeiter und holen mit ihren Händen möglichst alles heraus, was nicht Eisen ist. Aluminium, Kupfer, Messing. 20 Mann teilen das Buntmetall unter sich. Das bringt ihnen etwa 80 Pfennig zusätzlich für jede Stunde am Tag ein. Im Schredder wird alles mit Hämmern kurz und klein geschlagen. Ein Elektromagnet zieht die Eisenmetalle aus der Masse und schleudert sie auf ein weiteres Förderband. Am Schluss bleiben von dem roten Auto Eisenschrott und Schutt übrig. Der Schrott liegt in riesigen Halden, bis er auf Binnenschiffe verladen wird, die ihn zu Stahlwerken bringen. Der Schutt kommt auf die städtische Mülldeponie. 70% des Autos gehen als Eisenschrott an die Stahlwerke, 26% ist Schutt. Von den restlichen 4% Buntmetallen können die Arbeiter die Hälfte herausholen. Von der Gesamtmüllmenge, die in dem Schredder verarbeitet wird, sind nur gut 7% Sperrmüll vom Stadtreinigungsamt. Der Sperrmüll, den die städtischen Müllwagen bringen, wird gewogen und bezahlt. Der Erlös deckt knapp die Transportkosten. Die Schrottpreise schwanken bis zu 50%, je nach der gesamtwirtschaftlichen Lage. Wenn die Schrottpreise hoch sind, fahren abends vor Sperrmülltagen private Schrottsammler durch die Straßen der Städte, Kleinhändler. Privatleute können Autos oder Kühlschränke anliefern, bekommen aber nichts. Wiegen, auszahlen an der Kasse, verbuchen, wären zu teuer. Der Betriebsleiter ist Kfz-Meister. Früher, als er Lehrling war, gab es nur selten neue Ersatzteile. Sein Meister führte den Lehrling zu einem Haufen. Hier, such mal. Und er fand immer etwas, das er noch brauchen konnte. Damals kriegte er Kost und Logis und 4 Mark im Monat. Sein Sohn bekommt heute im ersten Lehrjahr 500 Mark. Klar, dass es zu teuer geworden ist, Lehrlinge in Altmetall herumsuchen zu lassen. Ihm tut leid, was heutzutage alles weggeworfen, was zu Schrott zerhackt wird, trotz Recycling. Bei der Produktion von Stahl zum Beispiel werden 40% Altstoff verwendet. 25% bei Zink, 30% bei Aluminium, 40% bei Kupfer, knapp die Hälfte bei Blei und bei Zinn. Das alles schafft die Industrie ganz ohne die kostenlose Arbeitskraft sortierender Bürger. Recycling, um Energie und Rohstoffe zu sparen, hat es immer schon gegeben. Es ist keineswegs eine nagelneue Umweltschutzidee, es ist ein großes, technisch und wirtschaftlich spannendes Geschäft. Vielerorts wird mit Hochdruck an neuen Recyclingverfahren gearbeitet. Wem neue technische Möglichkeiten einfallen, der verdient. Wer zum Beispiel für die Verwendung von nicht verrottbarem Kunststoff das Ei des Kolumbus findet, der macht ein großes Rennen. Die Abfallhalden sind unvorstellbar. Es ist nicht ganz einfach, korrekte Zahlen zu bekommen. Die Abfallbilanz des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden stammt von 1982. Neuere Zahlen gibt es nicht, nur Hochrechnungen. Jährliche Gesamtmüllmenge 250 Millionen Tonnen. Davon sind 118 Millionen Tonnen Bauschutt und Bodenaushub, 102 Millionen Tonnen Abfälle aus der Industrieproduktion, 2,6 Millionen Tonnen Klärschlemme und Schlemme aus der Abwasserreinigung und 27 Millionen Tonnen Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle und Sperrmüll. Berechnet man nur den Müll aus den Haushalten, so ergeben sich 16 Millionen Tonnen. Und noch 3 Zahlen. Von der Gesamtmüllmenge werden 214 Millionen Tonnen jährlich auf Deponien gelagert. 1982 gab es in der Bundesrepublik 3062 öffentliche Deponien. Davon 335 Hausmülldeponien. Das Hauptverfahren der Abfallbeseitigung besteht also darin, dass man den Müll auf bestimmte Plätze karrt und ihn dort aufhebt. Doch der Müllberg ist in den vergangenen Jahren so riesig angewachsen, dass man einfach nicht mehr weiß, wohin mit dem Müll der kommenden Jahre. Er ist nicht nur riesig, er ist auch gefährlich. In Georgswerder, in einer Hamburger Hausmülldeponie, fanden Chemiker im Oktober 1983 im Sickerwasser Dioxin. Den Stoff, der 7 Jahre zuvor die italienische Stadt Seveso schwer verseucht hatte. Auch in anderen Hausmülldeponien liegen neben Hausmüll lebensgefährliche giftige Industrieabfälle. Aber auch die Bürger werfen Gifte in die Mülltonnen. Jahr für Jahr 20.000 Tonnen Gift. Aus Medikamenten, Farben, Reinigungsmitteln, Batterien, die im Haushalt gebraucht werden. Über das Wasser und über die Nahrungskette, Pflanze, Tier, Mensch, haben wir, wenn nichts geschieht, das Gift aus dem Müllberg eines Tages wieder im Haus, im Glas oder auf dem Teller. Doch geologisch halbwegs sicheres Gelände für neue Deponien, also Plätze, an denen eine bestimmte Erdschicht verhindert, dass Stoffe aus dem Müllberg mit dem Regen ins Grundwasser sickern und es vergiften, gibt es im Umkreis der großen Städte kaum noch. Also sagten viele Leute, auch die grünen Umweltschützer, Anfang der 80er Jahre, lange vor dem Hamburger Dioxinfund, Verbrennen des Mülls ist die beste Lösung des Problems. Im Stadtstaat Bremen zum Beispiel, der wenig freies Land besitzt, reicht nach dem Bau einer Müllverbrennungsanlage eine Fläche für Hausmüll, die sonst schon in einem Jahr voll wäre, nun für 25 Jahre. In der Bundesrepublik gibt es zurzeit 46 Müllverbrennungsanlagen. In ihnen verbrennen jährlich 8 Millionen Tonnen Müll. Bis 1990 soll die Zahl der Anlagen auf 70 steigen. Jeder kann eine Müllverbrennungsanlage besichtigen, wenn er sich nur rechtzeitig nach einem Termin erkundigt. Wenn man sich zur Führung einfindet, wird man nicht allein sein, sondern wahrscheinlich gleich eine ganze Schulklasse antreffen. Täglich könne er Klassen führen, sagt der Betriebsleiter der Müllverbrennungsanlage in Bremen. Er ist auf Monate ausgebucht. Zuerst erklärt er an einer Schautafel im großen Sitzungssaal, was da vor sich geht. Eine Müllverbrennungsanlage, sagt er, ist im Prinzip nichts anderes als ein Ofen. Nur, dass seine Anlage zum Beispiel 60 Millionen Mark kostete und gleich 4 Kessel hat. 2 brennen ständig und 2 sind in Reparatur. Müll verbrennen ist ein schwieriges Geschäft. Die Roste der Öfen bestehen aus 7 Walzen, jede 1,60 Meter dick und 3,60 Meter lang. Die Temperatur beträgt im Schnitt 1000 Grad. Wenn der Müll erst einmal angezündet ist, brennt er von alleine weiter. Der Abfall bleibt zwischen 30 und 90 Minuten im Ofen. Der brennende Müll wandert die Walzen entlang, während Kränen neuen Müll nachfüllen. Und die Schlacke fällt in ein Wasserbad, das sie auf unter 100 Grad abkühlt. Die Schlacke verkauft der Betriebsleiter an eine Privatfirma, die mit Magneten den Eisenschrott herausholt, den sie an ein Stahlwerk verkauft. Das restliche keramische Material verkauft sie in 4 Korngrößen an Straßenbaufirmen. Früher hat der Betriebsleiter die Schlacke selbst aufbereitet. Doch der Schrotthandel ist ein undurchsichtiges Geschäft, sagt er. Man muss Freiheiten haben, um sich den Preisschwankungen anzupassen. Freiheiten, die er als Beamter nicht hat. Zu jeder Müllverbrennungsanlage gehört eine Deponie, denn Reste bleiben immer. Die Rauchgase werden abgekühlt und gereinigt, ehe sie über den Schornstein in die Luft gehen. Das dabei aufgeheizte Wasser läuft in 2 Leitungen zur Bremer Universität. Aus dem Wärmeverkauf nimmt die Müllverbrennungsanlage über 1,6 Millionen Mark im Jahr ein. Der Reinigungsfilter entzieht den Rauchgasen die Ascheteilchen. Jährlich fallen 7000 Tonnen Flugasche an. Die kommen auf die Deponie. Die Müllverbrennungsanlage läuft rund um die Uhr, auch Weihnachten. Betriebskosten jährlich um 3 Millionen Mark. Personalkosten extra. 92 Personen arbeiten hier. Pförtner, Wiegemeister, Schlosser, Lehrlinge, Laboranten, Wartungspersonal. Der Betriebsleiter führt die Besucher in den Müllbunker. Über 7 Tore kippen hier die Müllwagen ab. An der 26 Meter hohen Decke hängen 2 Kräne. Jeder hat 8 Greifarme. Gemütlich ist es hier nicht. Allein in einer Stadt wie Bremen, gut eine halbe Million Einwohner, fällt in einem Jahr so viel Müll an, wie 50.000 Müllwagen fassen. Eine 500 Kilometer lange Schlange auf der Autobahn. Manchmal staunen die Arbeiter, wenn Transportschäden zum Verheizen gebracht werden. Apfelsinen kistenweise, ganze Schiffsladungen, Kleiderschränke. Einmal im Vierteljahr fährt die Bundeswehr vor und bringt aus den Wehrbereichen der Umgebung zwischen 50 und 60 Tonnen Bekleidungsgegenstände, frisch gewaschen und gebügelt, Parkas, Handschuhe. Als nächstes dürfen die Besucher nacheinander durch ein kleines Guckloch in die Glut im Ofen sehen. Monatlich gibt es hier im Schnitt 3 Explosionen, bei denen die Wände bis ins Büro wackeln und der Putz abfällt. Spraydosen explodieren wie Geschosse. Das wird gefährlich, wenn einer der Heizer die große Feuerraumtür aufmacht, um ein verklemmtes Schrottstück herauszuholen. Neulich lag einer 3 Wochen in der Klinik. Das Verbrennen von Müll war von Anfang an nicht unumstritten. Die Anlagen werden mit den Kunststoffen im Müll nicht fertig. Aus einigen Kunststoffen entstehen beim Verbrennen Salzsäuredämpfe und das Waldgift Schwefeldioxid. Sie entweichen mit dem Rauch in die Luft und fallen mit dem Regen wieder auf die Erde. Diese Dämpfe aus den Abgasen herauszubekommen, ist so kostspielig, dass viele Gemeinden zögern, in ihre Müllverbrennungsanlagen eine Rauchgaswaschanlage einzubauen, weil ihnen der Preis politisch nicht tragbar zu sein scheint. Außerdem argumentieren manche Experten und mit ihnen Politiker, sei die Technik noch nicht ausgereift. Nach einer Rauchgaswäsche hätten wir nur statt verschmutzter Luft verschmutztes Wasser. In letzter Zeit hat man festgestellt, dass außer Schwefeldioxid auch ein großer Teil der giftigen Schwermetalle aus dem Müll mit den Abgasen in die Luft entweicht. Aus dem Umweltbericht der Hessischen Landesregierung. In den Müllverbrennungsanlagen gelangen zum Beispiel über 90% des im Abfall enthaltenen Cadmiums, Zinks und Bleis in den Rauchgasstrom. Und alles Quecksilber aus Batterien, Leuchtröhren, Thermometern. Auch die Schlacke, die bislang beim Bau von Straßen, Sportplätzen und Lärmschutzwällen verwendet wird, erwies sich als gefährlich. Auch sie enthält Gifte, die vom Regen ins Grundwasser geschwemmt werden können. Das Umweltbundesamt warnt vor leichtfertigem Umgang mit Schlacken. Der Einsatz der Schlacke in wasserwirtschaftlich besonders empfindlichen Bereichen muss grundsätzlich ausgeschlossen werden. Nicht einmal jede 2. der 46 Müllverbrennungsanlagen ist bislang mit einem Abluftreinigungssystem ausgerüstet. Aber auch nach dem Einbau von Rauchgaswaschanlagen gibt es neue Probleme. Wohin zum Beispiel mit dem Gips, der nun entsteht? Das Entschwefeln geschieht mit Kalk und dabei entsteht Gips. Riesige Mengen von Gips werden in den nächsten 10 Jahren erwartet, wenn alle Kohlekraftwerke mit Entschwefelungsanlagen arbeiten müssen. Gips ist wenigstens nicht giftig, jedenfalls soweit man bis jetzt weiß. Was aber macht man mit den Rückständen der Rückstandsbeseitigung, mit den Abwässern der Waschanlagen, mit den hoch angereicherten Filtraten? Zusammen mit Atommülllagern? Und wo? Man wird die Gifte einfach nicht wieder los. Am 29. Mai 1984 berichtete das Fernsehmagazin Monitor über missgebildete Babys im Raum Hamburg und nannte als mögliche Ursache Dioxin, das aus den Schornsteinen der Hamburger Müllverbrennungsanlagen entweicht. Nach dem Dioxin auf Mülldeponien, nun Dioxin aus Müllverbrennungsanlagen. Diese Entdeckung war ein Schock. Die Diskussion darüber hält noch an. Die Grünen wollen nun ein Verbot der Müllverbrennungsanlagen, der Dreckschleudern der Nation. Inzwischen häufen sich die Funde von Dioxin in der Abluft von Müllverbrennungsanlagen. Immer mehr Gemeindeverwaltungen erkennen, dass die Pläne der Bundesregierung bis 1990 die Zahl der Verbrennungsanlagen von 46 auf 70 zu erhöhen, politisch kaum mehr durchsetzbar sind. Jetzt nicht aus Geldgründen, sondern weil die Bürger Angst bekommen. Was nun? Mehr Recycling, sagten die Schüler bei der Besichtigung der Müllverbrennungsanlage. Natürlich, sagte der Betriebsleiter, wer will das nicht? Aber alles ist zu teuer. Es wird nur gemacht, was das Billigste ist. Die Dioxinfunde haben nur das Bewusstsein für die Probleme in weiten Kreisen verschärft. Die Probleme selbst sind prinzipiell längst bekannt. Seit Jahren bemüht man sich, neue Wege zu finden, um den Müllberg nicht weiter wachsen zu lassen. Dem Recycling geht erst einmal das Sortieren nach einzelnen Stoffen voraus. Und entsprechend probiert man, den Hausmüll großtechnisch nach Stoffen zu trennen, die wiederverwertet werden können, und nach Stoffen, die auf gute alte Gärtnerart auf Komposthaufen gelagert werden können, wo sie zu Humus verrotten. Vor 4-5 Jahren konnte man immer wieder von neuen Versuchsanlagen lesen, die Hausmüll sortieren. Projekte, die mit viel Schwung und Zuversicht vorgestellt wurden, doch seit einiger Zeit ist es still um sie geworden. Alle Versuche, den Wirkungsgrad von Kompostwerken durch Vorschalten großtechnischer Mülltrennungsanlagen anzuheben, sind bislang gescheitert. In einem von der Bundesregierung geförderten Rohstoffrückgewinnungszentrum in Neuss im Rheinland zum Beispiel wird seit 1981 versucht, Altstoffe und Kompostierbares zu trennen. Mithilfe von Magneten, die Blechdosen herausziehen, und von Druckluftströmen, die Papier emporblasen. Trotz großen Finanzaufwandes, Investitionskosten 13,5 Millionen Mark, ist das Ergebnis enttäuschend. Zwar lässt sich der Eisenschrott gut verwerten, das durchnässte Papier und das verschmutzte Plastik aus dem Hausmüll aber erfüllen die Qualitätsanforderungen des Altstoffhandels nicht. Verschmutzte Altstoffe lassen sich kaum vermarkten. Auch der Kompost ist mit Splittern, Schrott, Kunststoff verunreinigt. Trotz der aufwendigen Technik müssen noch fast 80% des angelieferten Hausmülls doch auf die Deponie gefahren werden. Die Erfahrungen in Neuss und anderswo haben Abfallexperten in der Ansicht bestärkt, dass nur die Trennung des Abfalls vor der Müllabfuhr weiterhelfe. Stoffe, die man wiederverwerten kann, dürfen gar nicht erst in die häuslichen Mülltonnen und damit auf den Müllberg gelangen. Die Hälfte des Hausmülls besteht aus Verpackungsabfällen. Allein an Getränkeverpackungen sind das, laut Umweltbundesamt, 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr. Hier nun versucht der Gesetzgeber einzugreifen. Aber auch die Lösung des Müllproblems per Gesetz ist gar nicht so einfach. Erinnern wir uns, in den 70er Jahren erfanden die Glashersteller den Slogan Ex und Hop. Die Folge, zu Milliarden türmten sich Flaschen und Dosen auf den Müllhalden. Politiker in Bonn begannen laut darüber nachzudenken, ob sie Einwegflaschen nicht ganz verbieten sollten. Eine Halbliter Pfandflasche hält 6 Jahre und geht 50 Mal zwischen Verbraucher und Brauerei hin und her. Sie transportiert in dieser Zeit die gleiche Biermenge wie etwa 50 Halbliter oder 75 Drittelliter Dosen. Oder anders gesagt, um den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 150 Litern Bier zu verpacken, sind nur 5 Mehrwegflaschen zu einem halben Liter nötig, aber 300 gleich große Einwegdosen. Doch nur mit Einwegflaschen glaubten und glauben die Glashersteller im Wettbewerb mit Verpackungen aus Blech, Papier, Kunststoff, sich einen Anteil auf dem Verpackungsmarkt sichern zu können. Denn der Umgang mit Leergut ist für den Verbraucher unbequem und für den Handel aufwendig und teuer. Also startete die Glasindustrie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre unter viel Weh und Ach das planmäßige Einsammeln von Glas und stellte allmählich in immer mehr Gemeinden Container für Altglas auf. Um einem Verbot der Einwegflaschen vorzubeugen, versprach der Handel, möglichst Getränke in Mehrwegverpackungen anzubieten. Kommunalpolitiker riefen die Bürger auf, Rohstoffe und Energie zu sparen und ihre leeren Flaschen in die Altglascontainer zu werfen. Die Container waren von Anfang an ein Erfolg. Die Bürger wollten etwas für den Umweltschutz tun und zum Rohstoffsparen beitragen, obwohl Glas aus Sand, Soda, Kalk besteht, Rohstoffen, die keineswegs knapp sind. Doch der Müllberg wächst immer weiter. Und in den Läden werden mehr Getränke in Einwegbehältern aus Glas und Blech angeboten als zuvor. Allein 1983 ist der Anteil der umweltfreundlichen Mehrwegflaschen laut Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann wieder um etwa 1% gesunken und das entgegen den Zusagen, die die Wirtschaft gemacht hat. Der Minister drohte mit einer Verpackungssteuer auf Dosen, Glas und Plastikflaschen. Vergeblich versuchte er, eine große Supermarktkette, die Getränke nur in Einwegflaschen anbietet, zum Verkauf auch von Getränken in Mehrwegflaschen zu veranlassen. Die Ketteninhaber weigerten sich rundheraus, ihre Geschäfte mit Leergut zu belasten. Der Bundesinnenminister legte der Bundesregierung eine vierte Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz vor. Am 3. Oktober 1984 stimmte das Kabinett der Novelle zu, gab sie an den Bundestag weiter und forderte damit den Gesetzgeber zur Erteilung von Vollmachten gegen die ständig steigende Zahl von neuen Wegwerfverpackungen auf. Nach dem neuen Gesetz sollen Einwegverpackungen für Getränke verboten werden können, wenn sich an ihrer Stelle andere Verpackungen zu zumutbaren Bedingungen anbieten. Verbote sollen allerdings erst erlassen werden, wenn der Markt nicht bereit oder fähig ist, Verpflichtungen zur Begrenzung des Abfallaufkommens aus Einwegverpackungen einzuhalten. Zimmermann vor Journalisten. Eine Änderung der Verpackungspraxis bei Säften und Milch, wo der Anteil der Einwegverpackungen bei nahezu 100% liege, sei nicht mehr möglich und zum Teil aus hygienischen Gründen auch nicht wünschenswert. Für neue Verpackungsformen soll das Gesetz vorsehen? Erstens die Kennzeichnungspflicht der Einwegverpackungen. Zweitens die Rücknahmepflicht der Einwegverpackungen. Drittens die Erhebung eines Pflichtpfandrechts für Einwegverpackungen. Das hieße zum Beispiel 30 Pfennig auf jede Flasche oder Dose, gleich ob Einweg oder Mehrweg, als Anreiz für die Verbraucher, das Leergut auch ihren Händlern zurückzubringen. Der Innenminister will also künftig die Supermärkte zwingen können, Getränke, Dosen und Flaschen zurückzunehmen. Er will die Einwegverpackungen jedoch nicht verbieten, will ihren Marktanteil nur beim heutigen Stand einfrieren. Nun ist die Novelle beim Bundestag und in seinen Ausschüssen wird beraten, ob die Regierung per Verordnung den Einzelhandel zwingen können soll, ein Mindestangebot an Getränken in Pfandflaschen bereitzustellen. Einzelhandel, Verpackungsindustrie und große Brauereien finden das alles unzumutbar und seit die Absichten des Ministers bekannt sind, protestieren sie lautstark. Der Handel wehrt sich heftig gegen einen Zwang, Flaschen und Dosen zurückzunehmen und meint, dass die Abfallbeseitigung auf seinem Rücken ausgetragen werde. Supermärkte und Lebensmittelabteilungen von Warenhäusern könnten nicht die Funktion von Zwischenlagern für leere und verschmutzte Behältnisse übernehmen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels: Wir können es nicht als sachgerechten Beitrag zur Lösung dieses Problems anerkennen, dass unsere Mitglieder in erheblichem Umfang die Aufgabe der Abfallbeseitigung mit übernehmen sollen. Die Arbeitsgemeinschaft meint, hier werde erstmalig der Versuch unternommen, Probleme der Allgemeinheit über dirigistische Eingriffe in die Sortimentgestaltung zu lösen. Der Hauptverband des deutschen Lebensmitteleinzelhandels meint, die Marktwirtschaft regle das schon von alleine. Denn wenn die Verbraucher die Mehrwegflaschen wollten, würden sie nur da einkaufen, wo es welche gibt. Auch die Weißblechindustrie protestiert. Mindestens 15.000 Menschen seien in der unmittelbaren Produktion von Ex- und Hopdosen beschäftigt. Und ihre Arbeitsplätze seien nun gefährdet. Große Dosenhersteller und Blechfabrikanten haben einer Hamburger Werbeagentur 3 Millionen Mark überwiesen, um Einwegverpackungen in Zeitschriften und im Fernsehen als umweltfreundlich zu preisen. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Otto Wolf von Amerongen, selbst unter anderem ein Dosenblechhersteller, warnt, ein Pfand als Obolus für den Umweltschutz sei ein Eingriff in den freien Markt. Und das könne man doch im Ernst nicht wollen. Die Glasindustrie protestiert. Die Zahl des Umweltbundesamtes zwischen 300 und 400.000 Tonnen Altglas werde wiederverwertet, sei vollkommen falsch. Mehr als doppelt so viel, heißt es, werde wieder eingeschmolzen. Trotzdem wolle die Behälterglasindustrie die Sammlungen noch weiter vorantreiben. Sie sei daher in Hinblick auf die Pläne zur Novellierung des Abfallbeseitigungsgesetzes davon überzeugt, dass die wichtigsten staatlichen Forderungen im Gesetz schon jetzt von der Glasindustrie weitgehend erfüllt werden. Deshalb gäbe es gar keinen Grund für die Novelle, zumal die Industrie davon überzeugt ist, dass bald 100% der Einwegflaschen in die Glashütten zurückkommen würden. Große Bierbrauereien stöhnen, man dürfe doch nicht die freie Entscheidung des mündigen Konsumenten stören. Die deutschen Bierbrauer jagen sich schon seit 3 Jahren mit allen Mitteln im stagnierenden Markt Käufer ab, und zwar über die Verpackungen. Die kleinen Abfüller können mit den Preisen der Großen nicht konkurrieren. Unter ihnen gibt es viele, die an Mehrwegflaschen festhalten wollen. Auch große Unternehmer sind bereit, weiterhin Bier und Limonade in Mehrwegflaschen anzubieten. Doch mehr und mehr von ihnen werden wortbrüchig und wollen nicht mehr zusehen, wie andere absahen. Die übrig gebliebenen sagen, wenn die Politiker keine klaren Entscheidungen treffen, keine Gesetze für alle erlassen, dann müssen auch wir kapitulieren und Einwegverpackungen wählen. Die Abgeordneten des Bundestages müssen nun die Pro- und Kontra-Argumente anhören und abwägen. Hier ging es nur darum, einmal anzudeuten, wie schwierig und langwierig der Weg ist, wenn Politiker und Verwaltungen sich entschließen, das Müllproblem gesetzlich zu regeln, einzugreifen. Außer Glas und Blech gibt es zahlreiche Stoffe im Hausmüll. Und alle haben Hersteller und die Herstellerinteressengemeinschaften, Verbände, Lobbys in Bonn. Mülldeponien quellen über, Müllverbrennungsanlagen sind Dreckschleudern, Versuche mit großtechnischen Müllsortieranlagen sind bislang gescheitert und der Gesetzesweg ist dornig und ungewiss. In vielen Gemeinden macht sich Ratlosigkeit breit. Nach einer Kreisausschusssitzung zum Thema Müll fragt der Leitartikler des Memminger Kurier: Wo bleiben die Müllzwerge, die Heinzelmännchen, die uns aus dieser Situation raushelfen? Jeden Monat gibt es Tagungen, Recyclingkongresse, nationale und internationale. Arbeitsgruppen von Vertretern der zuständigen Bundes- und Landesministerien, der Bundes- und Landesämter treffen sich. Es gibt Seminare und Fachmessen, Müllkongresse von Umweltschutzverbänden und Kommunalpolitikern. Und Tausende, buchstäblich Tausende von Experten rechnen Dienstreisen ab oder schreiben Rechnungen, reden und denken nach über die Verringerung des Müllbergs. Das wohl komplexeste Problem der bundesdeutschen Umweltpolitik. Laut Spiegel: Eine politische, wissenschaftliche und organisatorische Herausforderung ohnegleichen. Und sie haben wirklich die Müllzwerge gefunden, die Bürger. Auf die Bürger konnten sie sich alle einigen. Experten aller Richtungen setzen auf das getrennte Sammeln und Wiederverwerten von Stoffen aus dem Hausmüll. Das aber ist wirtschaftlich nur gangbar, wenn die Bürger den Müll zu Hause sortieren. Mutter wird's schon machen. Sie sorgt dafür, dass der Müllberg nicht weiter wächst. Sie holt das Gift aus dem Müll, sie hebt den Schatz im Müll, sie spart Rohstoffe und Energie und das macht sie alles ganz umsonst. Müll heißt seit kurzem nur noch Wertstoff. Die Forderung nach Wertstoffsortieren daheim ist in. Die Umweltschutzgruppe Robin Wood formuliert sie am kürzesten: Sortieren statt krepieren. Das Bundesinnenministerium sieht in der 4. Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz auch ein Müllsortieren der Bürger vor. Der Bundesinnenminister: Der Gesetzentwurf erklärt die Abfallverwertung zum vorrangigen Bestandteil der Abfallbeseitigung und schließt ausdrücklich auch die getrennte Erfassung von wiederverwertbaren Bestandteilen des Hausmülls, zum Beispiel Papier, Glas, Textilien, Metalle, über Sammelsysteme wie die von mir geförderte grüne Tonne ein. Als erstes Bundesland hat Hessen einen neuen Kurs in seiner Abfallpolitik eingeschlagen. Der gebilligte Entwurf des neuen hessischen Abfallgesetzes schreibt Recycling zwingend vor. Der Landtag hat zugestimmt, alle Kommunen und Kreise müssen die getrennte Sammlung von Wertstoffen einführen und dafür sorgen, dass diese auch wiederverwendet werden. Auch in Niedersachsen sollen die Bürger demnächst sortieren. Wirtschaftsministerin Birgit Breudel im Juli 1985 bei der Vorstellung des Energieabfallwirtschaftskonzepts: Eine wesentliche Verantwortung bei der praktischen Umsetzung des Vorhabens trägt der einzelne Bürger. So ist für eine privatwirtschaftliche Nutzung des Mülls der schrittweise Übergang zur getrennten Sammlung von organischen und anorganischen Abfällen in den Haushalten Voraussetzung. Die Abfallwirtschaft ist eine organisatorische Aufgabe, meint auch der Bund für Umweltschutz, die vor allem bei den Bürgern guten Willen erfordert. Die Bereitschaft der Bürger zum Müllsortieren aber ist nicht selbstverständlich. So heißt es in einem Konzept des Bundes, die Einführung des Getrenntsammelns muss auch psychologisch und in Hinblick auf eine umfassende Information und Motivation der Bürger gut vorbereitet werden, da hiervon das Gelingen und die Durchsetzung der Getrenntsammlungen entscheidend abhängt. Psychologisch motivieren will auch ein Landrat in Nordschwaben. Der Dillinger Landrat Anton Dietrich möchte Vereine dazu animieren, künftig auch Kunststoffe, Metall und Glas zu sammeln. Er meint, die Hausfrauen werden die mühselige Arbeit des Vorsortierens der Abfälle eher auf sich nehmen, wenn sie wissen, dass sie es im Interesse ihrer Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen tun, die in dem Verein Mitglied sind, als wenn sie dies für ein anonymes Abfuhrunternehmen tun müssten. Wenn Vereinsmitglieder, die man auf dem Land persönlich kennt, den Müll abholen, wird man ihnen doch nicht alles durcheinander vor die Tür stellen, sondern hübsch nach Sorten getrennt. Der Landrat setzt offenbar mehr auf gesellschaftlichen Zwang und gegenseitige Überwachung der Bürger auf dem Land als auf seine Überzeugungskraft. Aber rechnen kann er auch. Selbst wenn die Gemeinde einem Verein 100 Mark pro Traktoranhänger zuschießen müsste, kommt uns das billiger, als wenn wir ein kommerzielles Unternehmen einschalten. Zurzeit wird in vielen Städten und Gemeinden über unterschiedliche Modelle zum Getrenntsammeln diskutiert. Über Modelle mit grünen Wertstofftonnen und blauen Biotonnen, über Modelle mit grünen, blauen, grauen, gelben und weißen Tonnen. Es gibt aber nicht nur Absichtserklärungen. Es gibt auch Modellversuche. Von einem Aussortieren aller Plastikabfälle aus dem Hausmüll erhoffen sich die Stadtstaaten Hamburg und Bremen, wo der Hausmüll vorwiegend nicht deponiert, sondern verbrannt wird, eine deutliche Verringerung des Dioxinausstoßes ihrer Verbrennungsanlagen. Binnen 10 Jahren, kündigte Senator Jörg Kubi in Hamburg an, solle in der Hansestadt mit Hilfe getrennter Sammelsysteme und neuer Recyclingmethoden der Müll für die Müllverbrennungsanlagen und die Mülldeponien auf 1/3 verringert werden. Angesichts dieser großartigen Ankündigung mutet der Sortierversuch in Hamburg-Bergedorf eher bescheiden an. Von 41.000 Bergedorfer Haushalten nahmen 4.000 Haushalte an dem Versuch teil. Die Hausfrauen sollten Plastiktüten, Spülmittelflaschen, Joghurt- und Margarinebecher aussortieren, Kämme, Kleidersäcke, Partygeschirr, Kochbeutel, Verkaufsschalen für Obst, Fleisch oder Wurst. Nicht aus allen diesen Gegenständen entstehen bei der Verbrennung Dioxin und andere Gifte. Fachleute nehmen an, dass für den Dioxingehalt in den Rauchgasen Kunststoffe ursächlich sind, die aus PVC, Polyvinylchlorid, hergestellt sind. Sie haben einen Anteil von 5% aller Kunststoffe im Hausmüll. Doch weil ein Laie PVC-haltige Kunststoffe nicht von anderen Kunststoffen unterscheiden kann, soll der gesamte Plastikabfall aussortiert werden. Senator Kubier möchte neben der Verringerung des Dioxinausstoßes noch 2 weitere Ziele erreichen. Erstens, das Verbrennen von Kunststoffen erfordert hohe Temperaturen, die auf die Dauer zu einem früheren Verschleiß der Verbrennungsanlagen führen. Ohne Plastik ginge das Müllverbrennen bei niedrigeren Temperaturen vor sich. Zweitens, Kunststoff ist ein wertvolles Gut, so der Senator. Zwar gibt es noch keine befriedigende Verwertungstechnologie, aber an Methoden zum Recycling von Plastik wird kräftig gearbeitet. Bis das Ei des Kolumbus gefunden ist, wollen die Hamburger den Plastikabfall auf einer besonderen Deponie zwischenlagern. Neben bunten Tonnen soll es in allen Stadtbezirken vielleicht einmal Recyclingzentren geben, in die Bürger ihren Müll bringen können. Auch dazu gibt es in Hamburg einen Modellversuch. Ein Recyclingzentrum im Stadtteil Harburg. In den ersten beiden Monaten des Versuchs haben 2.700 Bürger 48 Tonnen Müll dort angeliefert, davon 8,7 Tonnen Chemikalien, meist alte Medikamente, Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel. In Harburg haben nun auch 3.000 Haushalte grüne Mülltonnen für Küchen- und Gartenabfälle erhalten, die kompostiert werden sollen. Senator Kubier? Ohne die Bürger läuft nichts. Wenn sie aber mitmachen, soll ganz Hamburg eines Tages grüne Tonnen bekommen. Auch in Bremen sammelten Bürger im Stadtteil Schwachhausen in einem Modellversuch Plastikmüll und stellten ihn in zur besseren Überprüfung durchsichtigen Säcken an den Straßenrand. Aus diesem Plastikabfall sollen Minigolfbälle und Blumenkästen entstehen. Eine Münchner Firma ist bei dem Versuch Partner der Bremer. Der Müll geht per Lastwagen nach Neukolbing bei München, wo die Recycoplast GmbH ihre Plastikverwertungsanstalt betreibt, die Abfälle kleinmalt und zu neuen Gegenständen presst. Die Stadt Bremen bekommt pro Kilo Plastik 10 Pfennig und deckt damit die Kosten des Lastwagens, der alle 14 Tage mit Müll nach Süden fährt. Neben einem Recyclinghof im Stadtteil Findorf gibt es noch einen weiteren Müllsammelversuch in Bremen. Schwachhausen ist, wie der Teil von Hamburg-Bergedorf, in dem der Plastikmüllsortierversuch sich abspielt, ein weiträumiger Stadtteil. Hier wohnen die besseren Leute, Frauen mit Zeit, die Platz haben in ihren Einfamilienhäusern. Ihr sortierter Müll wird abgeholt. In Blockdiek, einem Wohngebiet mit dichter Bebauung und vielgeschossigen Häusern, sollen die Hausfrauen ihren sortierten Müll selbst zu großen Containern bringen. Der Bausenator ließ aufstellen, blaue Tonnen für Altpapier und Kartons, orangefarbene für Konserven und Getränkedosen, grüne für Buntglas, weiße für Weißglas, graue für Weinflaschen, die bitte vorsichtig hineingelegt werden sollen. Die weniger begüterte Hausfrau zieht also mit 5 Kartons oder Tüten los. Aber mit schlichtem Einwerfen ist es nicht getan. Senator Meyer appelliert an die Bevölkerung, die Wertstoffe möglichst rein und getrennt zu sammeln. Alle Verschlüsse und Deckel sollen von den Flaschen entfernt werden. Porzellan und Steingut gehören nicht in den Glascontainer, sondern in den Restmüll. Tonne Nummer 6 also. Die Hausfrauen werden ferner gebeten, Problemabfälle weder in die Sammel- noch in den Hausmüllbehälter zu werfen. Der Senator: Bitte bringen Sie Abfälle dieser Art wie Chemikalien, Reste von Lösungsmitteln, Farben, Pflanzenschutzmittel und Spraydosen zu den örtlichen Annahmestellen im Stadtgebiet. Für Batterien werden jetzt auch Annahmebehälter in allen bremischen Ortsämtern aufgestellt. Von Plänen, den Blockdieker Hausfrauen verbilligte Monatskarten und nach einer Müllverteilerfahrt im Ortsamt eine warme Suppe anzubieten, ist nichts bekannt. Doch lassen wir die Bremer in Ruhe. Auch in rund 50 anderen Städten und Gemeinden wird mehr oder weniger ähnlich sortiert. Wie weit sie sich aber dem Aussortieren von Kunststoffen anschließen werden, ist fraglich. Denn offenbar kaufen die Bundesbürger doch nicht so viele Minigolfbälle und Blumenkästen aus gepresstem Kunststoffmüll, wie die Münchner Firma annahm. Die Firma erstickt in Kunststoffabfällen. Mehrere Gemeinden schicken ihren Plastikmüll. Die Anlage ist kaum mehr aufnahmefähig. Grund? Der Absatzmarkt der Firma ist zu bescheiden. Die Verwertungsmöglichkeiten sind zu gering. Nun warten die Erfinder der Anlage darauf, dass ihnen edlere Produkte einfallen. In Hamburg gibt es eine Abfallbörse, die Industrieabfälle vermittelt, mit steigendem Erfolg, wie man hört. Denn es handelt sich hier um große Chargen einheitlicher Stoffe. Das genau ist der Kunststoff aus Haushalten nicht. Überhaupt sind Kunststoffe noch selten verkaufbar, weil sie als Rohmaterial im Produktionsprozess kaum zu verwenden sind. Vor dem Wiedereinschmelzen der Kunststoffe muss für die Reinigung und Sortentrennung ein großer Aufwand betrieben werden. Selbst sortenreiner Kunststoff besteht aus einer Mischung mehrerer chemischer Stofftypen. Das Herstellen von neuen Kunststoffen ist immer noch billiger als das Wiederverwenden von alten. An der Universität Hamburg arbeiten Chemiker bei Hans-Jörg Sinn, Professor für technische Chemie, an einem Verfahren, das Kunststoffe in ihre chemischen Bausteine, Leichtöle und Gase, zerlegt. Für diese chemischen Bausteine sieht der Verband der kunststofferzeugenden Industrie größere Absatzchancen auf dem Markt als für Produkte aus Plastikmüll. Die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens hängt jedoch von der Entwicklung der Ölpreise ab. Im Augenblick sind sie niedrig, wäre das Verfahren also zu teuer. Seine Voraussetzung: schon bei der Produktion von Kunststoff müsste seine spätere Zerlegbarkeit eingebaut werden. Die SPD-Fraktion im Bundestag berät über die Einführung einer Abfallverträglichkeitsprüfung, durch die sichergestellt werden soll, dass bereits bei der Genehmigung von Produktionsanlagen die Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung zum Genehmigungskriterium wird. Firmen, die neue Produkte herstellen, sollen also nachweisen müssen, dass es möglich ist, ihre Stoffe wieder zu zerlegen. Und zwar so, dass wiederverwendbare chemische Grundstoffe entstehen. Niemand vermag aber bisher verbindlich zu sagen, wie aufnahmefähig der Markt für Recyclingmaterial wirklich ist. Noch sind primäre Rohstoffe vielfach billiger als Altstoffe aus Haushalten. Dieses Argument hörte man zwar lange Jahre auch von der Papier- und Glasindustrie, und beide haben ihre Meinung inzwischen gründlich geändert. Aber bei den Kunststoffen scheint eine Lösung der Probleme noch recht fern zu liegen. Der Geschäftsführer des Verbandes kommunaler Städtereinigungsbetriebe auf einem Fachkongress: Es hat keinen Sinn, den Leuten etwas vorzumachen. Müllrecycling zieht nicht so viel Abfallstoffe aus dem gesamten Müllaufkommen, wie allgemein angenommen wird. Immer mehr Produkte aus neuen Kunststoffen kommen auf den Markt. Wer einen Wasserrohrbruch hat, geht zuerst in den Keller und dreht den Haupthahn ab. Hier aber läuft man mit Eimern herbei und trägt weg, während immer mehr Wasser aus dem Rohr kommt, und diskutiert über Größe und Farbe der Eimer. Gegen die wachsenden Mengen schädlicher Stoffe helfen keine bunten Tonnen. Die Gifte bleiben ja erhalten. Umweltschützer und Konsumentenverbände fordern seit langem, das Übel an der Wurzel zu packen. Fordern eine drastische Einschränkung bei der Herstellung und Verarbeitung giftiger Rohstoffe und Produkte. Wenn Appelle an die Industrie nicht fruchten, meint der Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, müsse nach schwedischem Vorbild ein Verbot von Blei und Cadmium ins Auge gefasst werden. Hamburgs Umweltsenator Wolfgang Kurilla fordert ein Totalverbot von Plastikverpackungen, bei deren Verbrennung Dioxine entstehen. Das fordern auch die Grünen in Bonn und der Bremer Senator Bernd Mayer. Noch sind das einsame Rufe. Und bis Gesetze Wirklichkeit werden, das haben wir am Beispiel Verpackungen aus Glas gesehen, können Jahre vergehen. Das Bundesinnenministerium setzt nach wie vor auf Appelle an die Industrie. Die Hersteller sind keineswegs alle uneinsichtig, verlangen aber gleiche Bedingungen im Wettbewerb für alle. Auch über Möglichkeiten, schon bei der Produktion von Lacken, Elektroartikeln oder Weinflaschenverschlüssen Problemsubstanzen durch ungefährliche Stoffe zu ersetzen, wird in Bonn noch viel zu wenig nachgedacht. Kommunalpolitiker aber stehen vor den gigantischen Müllbergen, die mit jedem Tag wachsen. Sie müssen etwas tun, heute. Aber wofür sie sich auch entscheiden, sie bekommen Schelte. Die Bremer Müllverbrennungsanlage soll jetzt eine Rauchgaswaschanlage bekommen. Das hat die SPD-Mehrheit im Stadtstaat beschlossen. Aber Christdemokraten und Grüne lehnen die Rauchgaswäsche ab. Sie verhindere auf rund 15 Jahre die Durchsetzung eines sinnvollen Abfallwiederverwertungskonzepts. So lange laufen nämlich die Abschreibungen für den Kaufpreis der Anlage von 31,5 Millionen Mark. Da die Anlage nur bei voller Brennleistung funktioniere, habe die Behörde nicht den Wunsch, die Materialien von den Bürgern aus dem Hausmüll heraussortieren zu lassen, die brennen. Christdemokraten und Grüne werfen Senator Mayer einen Schildbürgerstreich vor. Er nehme die Forderungen nach einem Recycling-Konzept nicht ernst. Dabei tut der Senator nur, was die Experten empfehlen, die keine der Beseitigungsmethoden, deponieren, verbrennen, wiederverwerten, für völlig verzichtbar halten. Der Leiter des Instituts für Abfalltechnik an der Universität Stuttgart, Professor Oktay Tabasaran, setzt sogar vorrangig auf die Müllverbrennung. Seiner Ansicht nach stellten die Emissionen nach heutigem Stand der Technik keine Hindernisse mehr dar. So viele Experten, so viele Meinungen. Alles, worauf man sich bis jetzt geeinigt hat, ist die sortierende Hausfrau. Man will den Müllberg verringern, doch man will niemanden wehtun und es soll auch nichts kosten. Müll sortieren daheim ist der konfliktärmste und daher aussichtsreichste Weg, dass etwas geschieht. Mutter ist nicht nur die Beste, sie ist auch die Billigste. Die Hausfrau hat ja Zeit und am Arbeitsmarkt bleiben die Aussichten für Frauen sowieso düster. Und was sagen die Bürger zum Müllsortieren daheim, die Müllzwerge und die Hauptbetroffenen unter ihnen, die Hausfrauen? Vom Modellversuch in Hamburg-Bergedorf berichtete eine Lokalreporterin: Eine tolle Sache. Einhellig begeistert sind die Bergedorfer Bürger und die Baubehörde von der getrennten Kunststoffmüllsammlung. Und so klingt es allenthalben. Lediglich die Saarländer sind eine Ausnahme. Nur ein Drittel der Bürger sind zur Mitarbeit beim Müllsortieren bereit. In Garching, Bayern, waren von 1500 angesprochenen Haushalten bis auf 2 alle bereit, am Müllversuch der Gemeinde mit der grünen Tonne mitzuwirken. 96% der befragten Bürger hielten es für richtig, dass die Gemeinde neue Wege bei der Müllentsorgung beschreitet. Über die Hälfte wäre bereit, höhere Müllabfuhrgebühren zu bezahlen. Der Spiegel befragte Ingrid Stangelmeier, Hausfrau, nach 6 Monaten Müllsortieren. Wir sind, schwärmt die Hausfrau, begeistert vom Getrenntsammeln. Von Bürgern, denen das Müllsortieren nicht gefällt, hört man nichts. Hier gibt es keine Lobby, keine mächtigen Verbände. Die Verbraucherzentralen rufen zum Müllsortieren auf. So schreibt eine Mitarbeiterin der Hamburger Verbraucherzentrale zum Problem mit dem Müllberg: Resignation ist jedoch gänzlich fehl am Platz. Denn kein Marsch durch die Institutionen, sondern nur bis zu 3 verschiedenen Tonnen wird nötig sein. Kein Verfassen von Resolutionen und Handzetteln, sondern lediglich das Schnüren derselben für den Papiercontainer. Kein Appellieren an die Einsicht, sondern Handarbeit ist gefragt. Bis zu 70% kann der Einzelne den Abfallanfall reduzieren. Ganz schlicht zu Hause, ohne Versammlungen, Diskussion und Konsensbildung. Nur nicht länger denken und sich informieren, nur nicht länger abwägen von Wunsch und Wirklichkeit. Handarbeit reicht und es werden wahre Schätze aus den Wertstoffen gewonnen. Nach allen bisherigen Erfahrungen können die Städte und Gemeinden mit der Hilfe eines großen Teils ihrer Bürger rechnen. Das ist auch kein Wunder, denn Bürgerinitiativen haben Umweltschutz schon zum Thema gemacht, lange ehe Politiker sich damit befassten. Die Bürger sind bereit, für den Umweltschutz in die Tasche zu greifen, wenn nur endlich Entscheidendes getan wird. Aber ist das Müllsortieren daheim wirklich etwas Entscheidendes? Einen zaghaften Protest gab es in Bremen in einer Diskussion über Müll, der auf jeden Fall künftig getrennt gesammelt werden soll. Frage ist nur noch, ob in 2, 3 oder mehr Eimern. Die Vorsitzende des Deutschen Hausfrauenbundes, Margret Steding, bat um ein möglichst einfaches Konzept, denn wir sind nicht die Müllschlepper der Nation. In dieser Diskussion zeichneten sich ganz irrwitzige Möglichkeiten ab. Wenn die Hausfrau der Müllabfuhr sortenreine Wertstoffe liefert, meinten Diskussionsteilnehmer, dann braucht sie doch keinen so großen Mülleimer wie bisher. Dann soll sie doch mit einem kleineren auch 3 bis 4 Mark Müllgebühr im Monat sparen können. Je mehr Vorsortierung, hieß es, desto niedriger die Müllgebühr. Theoretisch denkbar, der Computer am Müllwagen, der misst, was der Einzelne abliefert, damit auch alles gerecht zugeht. Ein Ortsamtsleiter dazu ironisch: Man brauche also den computerlesbaren, fälschungssicheren Mülleimer mit personenbezogenen Daten. Mit diesem Ergebnis des Denkspiels hatte niemand gerechnet. Die Versammelten lachten. Und doch ist es recht lehrreich. Vor allen Denkspielen muss die klare Entscheidung stehen, was wollen wir überhaupt? Alle Probleme auf einen Schlag und kostenfrei zu lösen, geht offenbar nicht. Welche Prioritäten setzen wir? Wollen wir wirklich, dass in 23 Millionen Haushalten mindestens 23 Millionen Bürger Müll sortieren? Noch kaum jemand macht sich über Hygiene und Platzprobleme Gedanken, über den Zeitaufwand, die Behaglichkeit zu Hause. Herr Fietz, der Mann, der für das Deutsche Rote Kreuz Altkleider und Altpapier aus Haushalten sammelt, meinte, dass Hausfrauen den Müll nicht sortieren sollten. Es habe alles seine Grenzen. Irgendwo sei doch der Staat auch ein Dienstleistungsinstitut. Sonst sei die Frage nicht weit, wozu eigentlich ein Wasserwerk? Kann der Bürger das Wasser nicht selbst reinigen, wie es ja in vielen Ländern geschieht? Dort werden aber auch sehr viele Leute nicht besonders alt. Weniger als ein Zehntel des gesamten Mülls kommt aus Haushalten, nur ein Zehntel des gesamten Schmutzwassers. Tonnenweise fließen täglich giftige Chemikalien an Hamburg und Köln vorbei, Elbe und Rhein hinunter, in die sterbende Nordsee vor unserer Küste. Das neue Kraftwerk Buschhaus geht ohne Rauchgaswäsche in Betrieb. Wie viel Kunststoff müsste in Haushalten aussortiert werden, um die gleiche Menge an giftigen Gasen zu verhindern, die Buschhaus täglich in die Luft bläst? Das Müllsortieren einer Hausfrau ist sicherlich nicht nutzlos, aber sie kann sich die Propaganda, die sie zum Müllsortierer machen will, mit nüchterner Überlegung anhören. Wir Bürger sollten ruhig abwägen und entscheiden, was wir tun wollen und nicht glauben, nur weil wir viel tun, also zeitaufwendig und schwer schleppen, werde schon viel getan. Doch können wir noch ruhig abwägen? Sortieren ist in. Diese Mehrarbeit, hofft der Senator, werden die Hausfrauen in Hinblick auf eine saubere Umwelt gern auf sich nehmen. Versuchen Sie doch mal, Ihren Nachbarinnen und Bekannten zu sagen, dass Sie in Ihrer Küche keinen Müll sortieren wollen. Und testen Sie, was geschieht. Testen Sie, welchen Druck Sie sich damit aussetzen. Weniger als der zehnte Teil des Müllbergs kommt aus den Haushalten. Die Frage bleibt bestehen, ob die Aufforderung zum Müllsortieren nicht nur ein Ausnützen der Bürger und ihres Wunsches, die Umwelt zu schützen ist, um davon abzulenken, dass man dort so wenig tut, wo die Hauptmengen der Abfälle entstehen. Oder davon, dass beim Herstellen giftiger Stoffe zu wenig nachgedacht wird. Auf Radio Bremen 2 Kulturell hörten Sie in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Norddeutschen Rundfunk einen Bericht von Gabriele Hoffmann über Sinn und Unsinn des häuslichen Müllsortierens, der Müllberg und die Bürger. Es sprachen Hilde Darjes, Ulla Evra, Hans Kemner und Günter König. Toningenieur war Peter Nielsen, Schnitt Margitta Dübe, Regieassistenz Wolfgang Streng, Regie Gottfried von Einem. Am kommenden Sonntag hören Sie in der Zeit von 9 bis 10 einen Beitrag von Ernst-Jürgen Wallberg über die Briefe Vincent van Goghs. Es ist im Malen etwas Unendliches. Bis zum Beginn der nächsten Sendung bleibt etwas Zeit für eine kurze musikalische Überleitung. Wladimir Ashkenazy spielt eine musikalische Schnupfdose, Opus 32, von Anatol Jadow. Es ist 10 Uhr, Radio Bremen 2 Kulturell. Sie hören von Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia Concertante, S-Dur, Kirchenverzeichnis 297b. Die Sätze Allegro, Adagio, Andantino con Variazioni. Ich nenne Ihnen die Ausführenden. Alfred Tolksdorf, Oboe, Günther Schütte, Klarinette, Günther Schaffrath, Horn, Heinz Wappler, Fagott, die Staatskapelle Dresden unter Leitung von Ottmar Seutner.